Erster, du sollst jedoch nur Dinge lehren, die mit der richtigen und gesunden Lehre übereinstimmen. Zweiter, die älteren Männer sollen vernünftig, respektvoll und beherrscht sein, während sie einen starken Glauben, Liebe und Geduld zeigen. Dritter, ebenso sollen sich die älteren Frauen heilig verhalten, indem sie nicht schlecht über andere reden und nicht zu viel Wein trinken, sondern Gutes lehren. Vierter, auf diese Weise können sie die jungen Frauen dazu anleiten, dass sie ihre Ehemänner und ihre Kinder aufrichtig lieben. Fünfter, sie sollen lernen, besonnen und rein zu sein, ihren Haushalt gut zu führen und ihren Männern zu folgen, damit niemand schlecht über Gottes Wort spricht. Sechster, fordere auch die jungen Männer dazu auf, dass sie in ihrem Verhalten stets beherrscht und vernünftig bleiben. Siebter, sei selbst in jeder Hinsicht ein Vorbild für gute Taten, indem du die Wahrheit mit Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit lehrst. Achter, deine Worte sollen klar und fehlerfrei sein, damit deine Gegner sich schämen, weil sie nichts Schlechtes über uns sagen können. Neunter, die Diener sollen ihren Herren gehorchen und versuchen, sie in allem zufriedenzustellen, ohne ihnen zu widersprechen. Zehnter, sie dürfen nicht stehlen, sondern müssen absolut zuverlässig sein, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, Ehre machen. Elfter, denn die Gnade Gottes ist nun sichtbar geworden, um allen Menschen die Rettung zu bringen. Zwölfter, diese Gnade lehrt uns, dass wir ein gottloses Leben und falsche Wünsche ablehnen sollen, um stattdessen besonnen, gerecht und gottesfürchtig zu leben. Dreizehnter, währenddessen warten wir auf die Erfüllung unserer Hoffnung, wenn unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint. Vierzehnter, er hat sein Leben für uns gegeben, um uns von aller Schuld zu befreien und uns zu seinem eigenen Volk zu machen, das sich für gute Taten einsetzt. Fünfzehnter, lehre diese Dinge mit Nachdruck und weise die Menschen zurecht, wenn es nötig ist, damit niemand dich geringschätzig behandelt.